Herzlich willkommen zur Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und das alle drei, jeden dritten Freitag von 22 bis 0 Uhr bei FSK und jeden dritten Freitag aktuelle Musik bei Klingding. Diesmal wieder zwei Stunden mit ganz unterschiedlicher Musik, mit und ohne Konzept. Also Konzept, Musik ist ja ein Begriff und darauf werde ich vielleicht noch später noch ein bisschen genauer eingehen. Zu Anfang hörten wir ein Stück, das den Titel trägt, Monty Don's Handset, gespielt von der Gruppe Hen Auchlett. Hen Auchlett, das sind Dawn Bothwell, Rodri Davis, Richard Dawson und Sally Pilkington. Es geht dann gleich weiter mit einem zweiten Stück, bei dem auch Will Guthrie dabei ist und dann folgt ein Stück, ein längeres Stück, ganz anderer Struktur, mit einer Gruppe von Musikerinnen, um Angerad Davis. Ein Stück, zwei Stücke danach folgen von Alvin Lussier und das wird ein längerer Block sein von ca. 25 Minuten. Ungefähr in einer halben Stunde. Und dann folgen drei kurze Stücke von Peter Strickmann, Tintin Patrone und Daniel Meyer. Folgen Stücke von Joël Léandre, ein Track von William Engelen und einer von John Eckhart. Es geht dann weiter mit einem kurzen Track von Uri Geller, hoffentlich und sicher noch einigen bekannt aus Hamburg, Punk Noise Band. Und am Schluss der Sendung eine Interpretation von Matt Hennepin eines Stücks von John Cage. Soweit also ein Überblick über die nächsten zwei Stunden bei FSK und bei Klingding Radio. Es läuft jetzt gleich ein Stück von der Gruppe Hen Ocklett. Hen Ocklett hat bei Bandcamp ein Album herausgebracht, das heißt No Wood Accepted. Das ist, glaube ich, das vierte oder fünfte Album. Und mein Weg, auf diese Gruppe zu kommen, war Roger Davis. Roger Davis spielt innerhalb dieser Gruppe mit. Er spielt elektrische Harfe, Gitarre, Percussion auf manchen Tracks und Magic Harp. Roger Davis war mir sonst nur bekannt von der neuen Musik, zum Teil improvisierten Musik, auch Noise Musik, die er mit der keltischen Harfe spielt. Hier in einem ganz anderen Zusammenhang. Die Band gibt es wohl schon circa 10 Jahre und bringt so circa alle 2 Jahre ein Album raus. Und das ist jetzt, glaube ich, das 5. oder 6. Die anderen Musiker sind Dawn Bothwell und Richard Dawson. Dawn Bothwell spielt Korg-Synthesizer und verschiedene Elektronik. Richard Dawson Bass-Synthesizer und Percussion. Und Sally Pilkington Synthesizer, Keyboard, Voice, Percussion. Und auf dem Stück, das wir jetzt hören, ist eben auch Will Guthrie mit Schlagzeug dabei. Nee, gar nicht wahr. Er war auf dem ersten Stück dabei. Okay, das nächste Stück heißt Trip Trip, Klammer auf, Trip to the Tip. Ein längeres Stück, 7 Minuten. Walter Craddock has been driving to the Klein Civic Community and Recycling Site every week for the last 3 years. 3 years taking bags of rubble and ash from the cellar, hardcore, mouldy carpets, scrap metal, hard plastics, empty paintings, an old sink that had been left in the attic, more rubble, rotted wood and so on. But Walter finally reaches his limit when a sign appears at the site entrance. No wood accepted. Please take to the baling plant, Llansamlet. What? Why? This makes no sense! Tip trip. Trip to the tip. Tip trip. Trip to the tip. Tip trip. Trip to the tip. Tip trip. The mileage to the old site at 1.8 miles and to the new site at 7.3 miles, a further 5.5 miles away. Arglwydd Mawr, this is madness. What are they thinking? It is more than a human mind can bear. Then it strikes him. He could write to his MP. I'm sorry to email you about a boring issue, but it has a greater impact on environmental and traffic issues in Swansea. One lorry load as opposed to many car journeys to Llansamlet surely makes more sense environmentally. The MP forwards a letter to Mr. Jameson, the head of waste management and parks operations. This is now a 14.6 mile round trip. Mr. Jameson, the head of waste management and parks operation, reads. Tip trip. Trip to the tip. Trip. Right through the tip. In mid-August, Mr. Jameson replies to Waldo. With reference to a query concerning the removal of the wood waste, the removal of this skip was necessary to enable flexibility of wood separation, as it is brought to us due to the current uncertainty of a waste wood classification by NRW and the Environment Agency in England. What does this mean? What is flexibility of wood separation? What is the current uncertainty of a waste wood classification? Who are the NRW? Mr. Jameson continues. Parking at the site was greatly improved in 2016, and the removal of the wood skips has allowed for extra skips for other waste streams, greatly reducing their unavailability whilst being emptied. Additions to the site over recent years include rubble skips, a skip for plastic bottle, tubs and trays, food waste bins and nappy bins. I can't imagine a nappy bin takes up much space while the rails. Mr. Jameson continues, whilst no one can predict the future, I hope that the above goes some way to reassuring residents that recent changes are in no way an intention to close the site by stealth. Whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future, whilst no one can predict the future. That paragraph on the second page, I've skipped scrippy, slippy, flip. Nach Hen Ocklet, Trip Trip, ein drittes Projekt oder zweites Projekt, an dem Roger Davis beteiligt ist, einer größeren Ensemble mit einer Komposition von Angara Davis, englische Komponistin und Musikerin, zusammen mit Neil Davidson Gitarre, Roger Davis Harfe, jetzt also akustische Harfe, Jane Dixon Piano, Patrick Farmer Amplified Objects und Dimitra Lazaridou Shatsikoga Zither. Die haben aufgenommen einen Track, Cough Not, Ben Bohr, Morning Records. Und der Track ist Teil einer 6-CD-Box von Komponistinnen, Arbeiten von Komponistinnen, die aus oder nahe beim Wandelweiser-Kollektiv stehen, von ihrer ästhetischen Idee oder ästhetischen Präsentation. Ob das nun immer so genau zutrifft oder beziehungsweise wie flexibel die Ästhetik der Wandelweiser-Gruppe ist, das ist noch eine andere Diskussion. Gut, das ist ein Track von 9 Minuten, mit den wir jetzt hören. Die Version, die wir gerade hören, ist von 2012 schon erschienen, also nicht mehr ganz aktuell. Da gab es damals eine 6-CD-Box mit Arbeiten von Komponistinnen und die ist jetzt als Bandcamp-Album erschienen und davon der Track 31, Cough Not, Ben Bohr, Morning Records. Thank you. ein Konzeptstück nun von Alvin Lussier von 1969. I'm sitting in a room für Stimme und elektromagnetisches Tonband. Erforderliche Ausrüstung, ein Mikrofon, zwei Tonbandgeräte, Verstärker, Lautsprecher. Wählen Sie einen Raum, dessen musikalische Eigenschaften Sie hervorrufen möchten. Schließen Sie das Mikrofon an den Eingang des Tonbandgeräts Nummer 1 an. An den Ausgang des Tonbandgeräts Nummer 2 schließen Sie den Verstärker und den Lautsprecher an. Verwenden Sie den folgenden Text oder einen anderen Text beliebiger Länge. Ich sitze in einem anderen Raum als dem, in dem Sie sich gerade befinden. Ich nehme den Klang meiner Sprechstimme auf und spiele sie immer wieder in den Raum, bis sich die Resonanzfrequenzen des Raumes verstärken, sodass jeder Anschein meiner Sprache, vielleicht mit Ausnahme des Rhythmus, zerstört wird. Was Sie also hören werden, sind die natürlichen Resonanzfrequenzen des Raumes, die durch die Sprache artikuliert werden. Ich betrachte diesen Vorgang nicht so sehr als Demonstration einer physikalischen Tatsache, sondern eher als eine Möglichkeit, Unregelmäßigkeiten in meiner Sprache auszugleichen. Nehmen Sie Ihre Stimme mit dem Mikrofon des Tonbandgeräts Nummer 1 auf Band auf. Spulen Sie das Band an den Anfang zurück, übertragen Sie es auf das Tonbandgerät 2, spielen Sie es über den Lautsprecher in den Raum ab und nehmen Sie eine zweite Generation, man könnte auch Durchlauf sagen, der ursprünglich aufgenommenen Aussage über das Tonbandgerät Nummer 1, über das am Tonbandgerät Nummer 1 angeschlossene Mikrofon auf. Spulen Sie die zweite Generation an ihren Anfang zurück und kleben Sie sie an das Ende der ursprünglichen Aufnahme auf Tonbandgerät Nummer 2. Spielen Sie nur die zweite Generation über den Lautsprecher in den Raum zurück und nehmen Sie eine dritte Generation der ursprünglichen Aussage über das Mikrofon von Tonbandgerät 1 auf. Setzen Sie diesen Vorgang über mehrere Generationen fort. Alle Generationen, die in chronologischer Reihenfolge zusammengefügt werden, ergeben eine Komposition, deren Länge durch die Länge der ursprünglichen Aussage und die Anzahl der aufgenommenen Generationen bestimmt wird. Die Version, in denen eine aufgenommene Aussage durch viele Räume recycelt wird. Erstellen Sie Versionen mit einem oder mehreren Sprechern verschiedener Sprachen und in verschiedenen Räumen. Erstellen Sie Versionen, bei denen das Mikrofon für jede Generation in verschiedene Teile des Raums oder der Räume bewegt wird. Erstellen Sie Versionen, die in Echtzeit durchgeführt werden können. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. I am sitting in a room different from the one you are in now.

I'm Sitting in a Room von 1969, gesprochen und eingespielt von Alvin Dessier. Alvin Dessier ist am 1.12. gestorben, im Alter von 90 Jahren. Großes Glück, dass beim Cataract Festival am 15.01.2009 Alvin Dessier der besondere Gast war, der dann auch von dem dann auch einige Stücke aufgeführt wurden und der in einer Präsentation über seine Musik gesprochen hat, 2009 auf Kampnagel. Kurz zur Person Alvin Dessier, er ist 1931 geboren und er erforscht in seinen zwischen Performance, Komposition, Wissenschaft angesiedelten Arbeiten akustische Phänomene und deren Wirkung im Raum. Neben dem gerade gehörten Stück I'm Sitting in a Room, wohl seinem bekanntesten, hat er öfters verschiedene Konzepte realisiert, zum Beispiel in seinem Stück Music for a Solo Performer. Dabei nutzt Dessier ein Gerät, das Gehirnwellen verstärkt und in akustische Schwingungen umsetzt. Es gelingt ihm, mit seinen Gehirnwellen die Membranen angeschlossener Lautsprecher so stark in Schwingung zu versetzen, dass auf ihnen verschiedene Perkussionsinstrumente zum Klingen gebracht werden. In seiner Klanginstallation Empty Vessels lässt Dessier mehrere Personen Texte in Hohlkörper, wie etwa ein Fass, eine Vase und ein Straußenei hineinsprechen, um ihre Stimmen auf natürlichem Wege zu verzerren und zu verändern. Die künstliche Verstärkung von Stimmen durch elektrische Geräte will Dessier in vielen Arbeiten vermeiden. Zu Dessiers Arbeit gehören auch eine Reihe von Kammerstücken und Orchesterwerken, die sich auf eine minimalistische Art mit reinen Klängen beschäftigen. So entwarf er ein Stück, in dem Musiker auf verschiedenen Instrumenten Klänge erzeugen und versuchen, allein durch diese Schallwellen im Raum verteilte Snare-Drums zum Klingen zu bringen. In einem anderen Stück versuchen Musiker auf ihren Instrumenten die per Zufall entstehenden Rückkopplungsgeräusche eines Lautsprechers exakt nachzuahmen, was jedoch niemals vollkommen gelingt. Und zum Schluss von dieser Kurzvorstellung von Alvin Dessier ein Zitat von James Tenney, ein Komponist, der leider auch sehr früh schon gestorben ist. Zitat: In der Tat haben die Klänge, die sich selbst überlassen bleiben, in Dessiers Werk immer eine geheimnisvoll expressive Qualität gehabt. Manchmal denke ich, dass hier die sprachlose Natur zu uns spricht. Und in den Werken von Alvin Dessier ist in der Tat erkennbar, dass die Natur eine sehr beredte Stimme hat. Soweit ein Zitat von James Tenney. Was ich jetzt noch einspiele, ist eine Aufnahme von Music on a Long Thin Wire. Eine Arbeit wieder von Alvin Dessier aus dem Jahr 1977. Kurz der Aufbau und die Spielanweisung. Hinter dem Hufeisenmagneten, der zur Schwingungsanregung des Drahtes genutzt wird, der Text ist jetzt ein bisschen verwirrend. Also das Werk besteht aus einer Klanginstallation, der eine lange gespannte Drahtseite elektronisch angeregt und ihre Schwingungen über Lautsprecher hörbar gemacht werden. Ein langer, dünner Draht, etwa ein Klavierseitendraht, wird dazu durch einen Raum gespannt und an beiden Enden wie bei Seiteninstrumenten über Stege geführt. An den Stegen werden die Tonabnehmer angebracht, deren Signal über Lautsprecher hörbar gemacht werden. Durch den Draht wird das elektronisch verstärkte Sinussignal eines Tongenerators geleitet. Auf einer Seite der Installation läuft der Draht durch den Spalt eines großen Hufeisenmagneten und wird durch die Wechselwirkung des Magnetfeldes in Schwingungen versetzt. Es gibt auch noch den Vorschlag von Dessier, den Draht zur Beleuchtung, zu beleuchten, um die Schwingungen auch optisch wahrnehmbar zu machen. Okay, ich will jetzt darüber nicht mehr viel mehr sagen. Ich glaube, das war schon relativ verständlich. Nun eine Aufnahme von 1997, Music on a Long Thin Wire. Ist nicht so lang, 6 Minuten 46 Sekunden. nach Albenisier nun drei kürzere Aufnahmen herausgebracht von dem Label Daisy and Holy. Daisy and Holy hat auf Bandcamp ein Volume 3 Album veröffentlicht und es gibt gleichzeitig ein C52 Double-Kassette, eine Double-Kassette mit 26 Tracks, curated bei Maximilian Klass. Soweit der Überblick. Und rausgesucht habe ich drei Stücke. Das erste ist von Peter Strickmann. Er schreibt zu seinem gleich zu hörenden Beitrag Würm. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 2013, die ich gerne endlich veröffentlichen möchte. Es ist ein geräuschvolles Stück, das mit einem konstanten Luftstrom, einer mit Wasser gefüllten Tasse und einem dicken Stück Baumwollstoff gemacht wurde. Über sich schreibt er: Ich bin ein Künstler, der in öffentlichen und häuslichen Umgebungen klingende Aktivitäten durchführt, installiert und manipuliert. Mit einfachen und sparsamen Mitteln strebe ich eine gemeinsame Klang- und Hörpraxis an, die zwischen Aktion und Wahrnehmung oszilliert und sich auf das vibrierende Ding und seine sozialen, akustischen und theatralischen Rückkopplungen konzentriert. Bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen improvisierenden Musikgruppen oder Geräuschemachern und bei Ausstellungen in unterschiedlichen Kontexten beobachte ich die Potenz von Klang, Klangerzeugung und die Gewohnheiten des Zuhörens in verschiedenen alltäglichen und außergewöhnlichen Situationen. Nun sein kurzes Stück Würm von Peter Strickmann. Ja, wir sind in der zweiten Stunde der Klingding-Sendung heute am 17. Dezember. Und die Klingding-Sendung widmet sich hauptsächlich aktueller Musik. Gut, der Begriff ist ein bisschen unpräzise, aber definiert sich immer neu, auch in dieser Sendung. Und es geht gleich weiter bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder auch als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org mit einem Stück von Tintin Patrone. Tintin Patrone ist bildende Künstler. Ihre letzten Projekte sind Deutsches Reis, gerade 2021 mit verschiedenen Veranstaltungen, ein kooperatives Projekt, von ihr kuratiert, ein Fake Asian Restaurant für experimentelles Essen, oder sagt man experimentelles Essen, Performance und experimentelle Musik, momentan zu Hause auf der Vettel. Und sie war auch öfters schon mit ihrem, ach ja, genau, wann war denn das? Die Eröffnungsveranstaltung war sie mit einem eigenen Beitrag. Das war im Herbst 2020, wenn ich mich nicht irre. Genau, da hat sie eine Performance gemacht und ist sonst eben als bildende Künstlerin und als Musikerin vom Krach, mit dem Krachkistenorchester unterwegs in verschiedenen Aktionen. Und hier ein Stück, das von demselben Label ist, das ich vorher vorgestellt habe, das hat den Titel Full Homogen, Tintin Patrone, Posaune und Elektronik. Thank you. Als drittes Stück von dem Label Daisy and Holy und deren Album Volume 3 VA bzw. der Doppelkassette mit 26 Tracks hörten wir ein Stück von Daniel Meyer. Daniel Meyer ist elektronischer Musiker und Künstler, Klangkünstler aus Vancouver. Arbeitet oft mit bildenden Künstlern und Musikern zusammen und über dieses Stück schreibt er, die dynamische Kontur des Stücks reagiert auf eine stumme Spur von Wasser, das in einem Bach fließt, was zu der organischen fließenden und atmenden Qualität führt, die offensichtlich ist. Und das Stück ist nicht auf eine bestimmte künstlerische Ästhetik festgelegt, sondern dient vielmehr als Untersuchung der Frage, welche Art von wechselseitige Beziehung zwischen zeitgenössischer Musikkomposition und Feldaufnahmen natürlicher Klanglandschaften entstehen könnte. Dazu noch später mehr, also zu diesem Thema, das in dem letzten Satz angesprochen ist, bei einer Arbeit von John Eckert. Aber ich möchte so als Zwischeninterludium ein Stück von Joël Léandre spielen. Joël Léandre, sie ist hoffentlich und vielleicht einigen bekannt als Kontrabassistin aus Frankreich, die in verschiedenen Szenen auch spielt. Sie hat angefangen als Musikerin im Ensemble Intercontemporain von Pierre Boulez. Danach hat sie Studien im Center for Creative and Performing Arts in Buffalo bei John Cage, Morton Feldman, Giacinto Scelsi gearbeitet und in verschiedenen Szenen der komponierten und improvisierten Musik. Komponisten wie Earl Brown, John Cage und Giacinto Scelsi haben Stücke für sie geschrieben und sie hat sich dann später mehr auf ihre Solokonzerte konzentriert und Eigenkompositionen geschrieben und Improvisationen zu eingespielten Tonbändern. Als Improvisatorin hat sie mit vielen bekannten Improvisatoren, ich will da jetzt nicht so das lange Name-Dropping machen, und gespielt und auch mit Irene Schweizer und der Sängerin Maggie Nichols. Daraus ist dann auch in den 90er Jahren die Feminist Improvising Group entstanden, die auch schon ein paar Mal in Hamburg, also zumindest einmal weiß ich, dass sie in Hamburg zu sehen waren, damals noch im NDR, das waren noch Zeiten, wo sowas da aufgeführt wurde. Jetzt hören wir gleich ein Solo von Joël Léandre, das von ihr gespielt wurde dieses Jahr am 18. Juli in einer Kirche, in Saint-Jacques Church of Calais in Frankreich. Und so heißt auch das Stück Calais 1. Da gibt es mehrere Stücke, die auf einem Album auf Bandcamp erschienen sind. Dieses Stück heißt Calais 1. Thank you. Joëlle Leandre bei einer Live-Präsentation ihres Solospiels auf dem Kontrabass. Es folgt nun eine längere Aufnahme von einer Klangarbeit von William Engelen. William Engelen ist ein niederländischer bildender Künstler und Komponist, der seine Arbeiten bewegen sich im Spektrum zwischen bildender Kunst und Musik. Und ganz interessant ist, dass er in seinen Kompositionen oft visuell auf einen bestimmten Ort oder Kontext reagiert, sei es ein Museum, eine Schokoladenmarke oder die täglichen Auseinandersetzungen von Musikern, und dann daraus eine Methode zur akustischen Übersetzung findet. Für jede Komposition wird ein eigenes Notationssystem entwickelt und die Performances, die er entwickelt oder die entstehen, sind kollaborative Verhandlungen über die vom Künstler festgelegten Variablen. Je nachdem werden also die Stücke exakt reproduzierbar sein oder sie werden immer neu interpretiert. Was wir gleich hören werden, ist aus einer Einzelausstellung, die den Titel hatte: Heute hat die Orgel wieder schön gespielt, aus der Kunsthalle Osnabrück. Wann war das? Weiß ich nicht mehr genau. Die Kunsthalle Osnabrück selbst war früher ein Dominikanerkloster, wusste ich auch noch nicht, in dem 1713 eine Orgel eingebaut wurde, die dann später von den französischen Truppen umfunktioniert wurde und dann in der St. Matthäuskirche in Melle gelandet ist, wo sie bis heute gespielt wird. Das Konzept bei diesem gleich hörbaren Stück, das den Titel hat 49 Chords Fading, das ist folgendermaßen. Der Künstler schreibt jetzt in der Ich-Form: Ich drücke alle 25 Sekunden einen Balg voll zusammen, um die maximale Luftmenge einzulassen, und lasse ihn dann von selbst wieder los. Der Organist hält jeden Akkord gleich lange, aber wie lange wir den Ton tatsächlich hören, hängt davon ab, welche Noten gespielt werden. Da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es geht also um eine Orgel, und eine Orgel ist ja den meisten so bekannt: Ja gut, da kommen also lange Töne raus und die können unendlich lang gespielt werden. Heutzutage ist es alles mit Motoren organisiert und konstruiert. Das war früher nicht so. Da gab es zwei Blasebälge. Der eine wurde gedrückt, der andere hat die Luft gerade eingezogen. Und ich kenne auch Erzählungen aus meiner Familie, dass mein Vater irgendwie als Blasebalg-Betätiger aktiv war. Und falls es dann irgendwie er nicht so aktiv war, wie er sein sollte, ist dann einigen Ärger gab, weil der Organist dann nicht weiter in einem kräftigen Forte spielen konnte, weil da zu wenig Luft durchgekommen ist. Und das ist anscheinend bei dieser Orgel, die da verwendet wurde, auch noch der Fall, also dass der Blasebälge die Luft in die Orgelpfeifen reinblasen. Und das hören wir jetzt gleich. 49 Chords Fading, ein Stück von 20 Minuten Länge von William Engelen. Thank you. Nach den 49 Chords Fading von William Engelen ein Stück mit Feldaufnahmen. Mit Feldaufnahmen aus der Ostsee, bearbeitet und aufgenommen von John Eckert. John Eckert ist Komponist, Bassist, Fotograf, ja, im gewissen Sinne auch bildender Künstler. Und was wir gleich hören werden, ist Teil einer Klanginstallation gewesen. 48K, das war Teil der Klanginstallation für Enlighten, eine Zusammenarbeit mit der Lichtprojektionskünstlerin Katrin Bethke, die im Herbst 2020 in der Kunsthalle Kühlungsborn stattgefunden hat. Die Kunsthalle Kühlungsborn war früher Lesehalle, die direkt an der Ostsee liegt. Und vor dieser Kunsthalle hat sich John Eckert in das Boot gesetzt und ist mit speziellen Hydrofonen einige Kilometer vom Ufer entfernt rausgefahren und hat dort Feldaufnahmen in der Ostsee aufgenommen, also mit einem Unterwassermikrofon. Und diese Aufnahmen wurden dann erstmal so ein bisschen sortiert und dann einem, ja, auch mit einem gewissen Konzept sozusagen neu bearbeitet, herausgebracht. Und zwar, dass die, wie er schreibt, überraschend lauten Aufnahmen, zum Beispiel der Schiffsverkehr, der unter Wasser wirklich kilometerweit zu hören ist, die wurden mit atmosphärischen Musikstücken überblendet. Die Stücke beginnen immer damit, dass verschiedene Charakteristika der Feldaufnahmen mit einem speziellen Setup aus Bassgitarre und Live-Elektronik imitiert werden. So beginnen sie ihr Leben als nicht wahrnehmbare Kopie des Unterwasserklangs und entwickeln sich schließlich zu einer eigenständigen harmonischen und rhythmischen Komposition. Gegen Ende eines jeden Stücks werden diese Stücke mit spezifischen tiefen Tönen konfrontiert. Jede dieser Tonhöhen repräsentiert eine Resonanzraummode der eigentlichen Ausstellungshalle und wurde während mehrtägiger Vorbereitungsarbeiten vor Ort recherchiert und aufgenommen. Also praktisch, es gibt ja, wenn so rechteckige Räume haben, sie so sozusagen stehende Frequenzen, die, wenn man sie anregt, die dann so wie so eine Art stehenden Klang erzeugen. Und weiter schreibt John Eckert, wie der gesamte Sound wurden sie von einer PA, wieder, also von einer Verstärkung, wiedergegeben, die eine gute Menge an Sub-Bass beherbergt. Diese Klänge führen per Definition als Raummoden zu besonderen lokalen akustischen Phänomenen wie stehenden Wellen und hinterlassen beim Hörer lediglich einen akustisch aufgeladenen, angeregten Raum, der scheinbar in seiner eigenen Frequenz schwingt. Das Problem ist natürlich, also John Eckert hat mir die Aufnahmen von dieser Klanginstallation geschickt und die ist in einer super Qualität, also 96K und ich glaube 24 Bit. Und das muss ich jetzt natürlich, wird jetzt durch diese Übertragung hier im Radio runtergebrochen auf eine andere digitale Qualität, die ja dann nochmal wieder ins Analoge umgewandelt wird und in den Äther geschickt wird. Es kann sein, dass Teile davon also nicht gut zu hören sind, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, das mal hier vorzustellen. Und wir hören jetzt den zweiten Teil, Boat Scratch. Thank you. Ja, das war Boat Scratch von der Klanginstallation, die John Eckhart entwickelt hat und vorgestellt hat im Herbst 2020 in der Kunsthalle Kühlungsborn. Und wir sind schon bei 0 Uhr. Ich kann schon ankündigen, Electronic Jam wird heute nicht auflegen, aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht erläutern möchte. Okay, bevor dem letzten Stück möchte ich mich schon verabschieden von meinen Hörerinnen und Hörern. Das war die letzte Klingding-Sendung im Jahr 2021. Es geht jetzt gleich weiter mit einer Nachtschleife, mit einer Klingding-Nachtschleife, mit all den Stücken, die während der Sendung gespielt wurden und noch dem Stück, das jetzt leider nicht mehr gespielt werden kann, einer Interpretation eines Stückes von John Cage, einer Interpretation von Matt Hanafin, dem Schlagzeuger Matt Hanafin aus Portland, Oregon, hat ein Stück von John Cage interpretiert, Four Realizations for Solo Percussion. Das würde aber 17 Minuten lang dauern. Das passt jetzt leider nicht mehr in die Zeit. Ich verschätze immer die Zeit, die ich brauche zum Sprechen. Aber in der Klingding-Nachtschleife ist das zu hören, in der ungefähren Reihenfolge, die auch auf der Webseite zu sehen ist, von den Musikerinnen, die heute vorgestellt wurden in der Klingding-Sendung. Die Webseitenadresse ist www.hierunda.de/klingding.html. Am 21. Januar wird es weitergehen mit der nächsten Klingding-Sendung. Ich wünsche weiter anregendes Hören. Und es geht zum Schluss mit einem kurzen Stück von Uri Geller weiter. Bein Ho, ein Stück von der 2022 erscheinenden Debüt-LP, die bei Red Wing Records und Rap Press erscheinen wird, von Uri Geller. Das sind James David Hassler, Drums, Carsten Gens, Organ, Mario Mensch, Bass und Michel Chevalier, Bassklarinette und Vocals. Bein Ho und weiter anregendes Hören und einen guten Übergang in das nächste Jahr und viel Optimismus und so weiter. In der Folge dann klingt die Nachtschleife. Tschüss und viele Grüße. Und jetzt Uri Geller. We'll be right back.